weil wir feiern! Hier ist euch DJ Clubbing Man! You're Hände nach oben nehmen. Go Pike, put your hands up. Here we go. Take me home tonight. Listen, honey, love at first sight.

you a question. When was the last time you went to a club? 1989? There's still parties going on around the world. World. Producers are making their tracks, feeling the music around the globe, globe, globe. Vinyl and how CDs are the downfall of this music. Wrong once again. When was the last time you went to a club? 1989. It's still here. The music will not die. It's called house. hands up for Detroit, a lovely city. We're gonna rock the house, Sunshine Life, D-Trax, so Mix Mission 07. Put your hands up in the air! Kommt alle zusammen klatschen! kurze Frage an euch alle, wo sind unsere ganzen Partyleute heute Nacht? Hey, yeah. Got to a point I can't stand. I've Jetzt seid ihr alle nochmal dran. Achtung! Hier ist die Sunshine Life Party heute Nacht live aus dem Go-Park in Herford. Die Tracks zur Mixed Mission 07. Gleich gibt's für euch hier an den Turntables Andrew Spencer. Das Jahr 2097, so langsam auch sicher dem Ende, das letzte Wochenende, der letzte Samstag 2007. Und dieses Jahr hatten wir eine große Party, die 10 Jahre Sunshine Life Party. 10 Jahre, we are one nation. We are one nation. We are one. The sound of revolution. This is the sound of our generation. The sound with a new creation. Music is life and tells us the way. Music forever and every day. This is the sound of our generation. This is the sound with a new creation. Music is life and tells us the way. Music forever. Gleich kommt für euch hier an die Turntables Andrew Spencer. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende und am Montag einen guten Start ins neue Jahr 2008. Und auch 2008 werden wir wieder hierher kommen, wenn es dann wieder heißt Welcome to the Club, live aus dem Go-Park in Herford.